Hallo Leute, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Paradiesvögel. Wer von euch meint, ein Paradiesvogel zu sein? Vielleicht ist jemand ein stadtbekanntes Original oder ein ganz schillernder Transvestit oder schlichtweg ein Lebenskünstler. Oder wer von euch lebt vielleicht mit 300 Ratten in einer Wohnung und kriegt das irgendwie auch so geregelt? Also es gibt da sicher ganz, ganz viele Beispiele. Mein Thema heute Nacht Paradiesvögel, und Paradiesvögel sind hier sehr herzlich willkommen heute Nacht als Gesprächspartner. Aber auch die, die über Paradiesvögel etwas vielleicht erzählen können. Meine Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht im Studio, 0180-5678-111 per Telefon und per Fax unter 0180-5678-110. Und jetzt bin ich aber gespannt auf zum Beispiel Christine. Und Christine ist 21 Jahre alt. Hi. Hallo, Somian. Ja, hi. Bist du ein Paradiesvogel? Ja, ich denke mal schon. Warum? Also ich fall zumindest auf irgendwie. Warum fällst du auf? Schade, dass du kein Fernsehtelefon hast, Bildtelefon. Ja, ich kann dir irgendwo mal ein Foto schicken. Ja, das kannst du. Da haben wir jetzt nicht so viel von. Erzähl mal ein bisschen von dir. Also ich laufe schon in ziemlich auffälligen Klamotten rum, weil ich bin halt in der Darkwave oder Grufti-Szene, wie auch immer man es ausdrücken mag. Darkwave, Grufti-Szene, also dunkel bist du angezogen. Auch. Also ich ziehe auch manchmal nicht so dunkle Sachen an. Weil ich gehe auch manchmal auf Techno-Partys und da bin ich mehr so bunt. Aber also jetzt zum Beispiel im Moment. Wir beide telefonieren. Wie siehst du aus? Beschreibst du mal. Ich habe ein schwarzes T-Shirt und eine schwarze Hose an, weil eigentlich bin ich ja schon im Bett um diese Zeit. Ja, du bist ja inkognito, verstehe ich. Dann sag doch mal, was du heute am Tage anhattest. Heute am Tage, was hatte ich da an? Ich hatte einen engen schwarzen Samtrock an. Darüber hatte ich, was hatte ich denn da drüber an? Auch irgendwas aus Samt. Ja, und also mit sehr viel Schmuck und so. Also ich bin immer sehr, sehr auffällig. Also ich trage meistens irgendwas aus Samt oder Satin. Also irgendwas, was schon auffällt. Aber ich habe es richtig verstanden, auch aus verschiedenen Stilrichtungen. Also es kann so mal so die Grufti ist die Richtung sein, eher dunkel. Und wenn du auf eine Techno-Party gehst, kann es auch ganz anders aussehen. Ja, das auch. Ja, so mit Plateauschuhen und bunten Sachen. Also ich habe mir jetzt auch irgendwie letztens eine Glatze rasiert und da hatte ich dann noch so ein paar Haare stehen lassen, so ein Bürzel hinten. Und mittlerweile habe ich dann jetzt wieder Glatze und ich hatte auch mal ganz, ganz lange Haare und ich trage auch Hüte und Kopftücher und Krams. Also dir liegt schon sehr viel daran, dass du auffällst. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Warum? Ach, ich weiß auch nicht so genau. Also früher bin ich halt irgendwie die graue Maus gewesen und hatte auch nie so richtig Freunde. Und seit ich irgendwie in dieser Szene bin und auch in dieser Szene schon auffalle, habe ich irgendwie... Also diese Szene ist die Grufti-Szene, weißt ja. du? Ja, kann man so sagen. Ja. Da habe ich schon sehr viele Bekannte und Freunde und halt auch Leute, die auffallen. Willst du mit deinem Äußeren provozieren? Das auch, ja. Warum? Hast du es nötig? Ich glaube schon. Das heißt, irgendwie hat Christine doch tiefe Komplexe, oder? Ja, wer hat das nicht, ne? Ja, na gut, das ist jetzt ein allgemeiner Platz. Mit irgendwas hat man noch immer Komplexe. Ja, was ist es denn bei dir, was du eigentlich so ein bisschen vertuschen willst und ablenken möchtest durch das Äußere, dann, was du um dich herum dann legst als Kleidung? Ja, ich bin halt so dicker als der normale Mensch. Ah, ja. Das versuche ich halt ein bisschen zu überspielen auch, aber ich fühle mich auch so wohl, wie ich jetzt bin. Ja. Macht dir das auch Spaß, wenn Leute die Nase rümpfen auf der Straße? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich genieße das. Ah, ja. Also es gibt schon Tage, wo ich das nicht so gerne mag, aber es gibt Tage, da putze ich mich richtig raus, style mich richtig fett auf und dann gehe ich raus und genieße die Blicke. Lebst du in einer großen Stadt? Nee, eigentlich nicht. Also aus Bielefeld. Bielefeld. Also in Bielefeld kann man da noch ganz gut provozieren. Ja, das auf jeden Fall. Hier in Köln oder in Berlin würden die Leute abgähnen und denken, schon wieder ein Grufti, nicht? Nee, ich war Ostern in Berlin im Theater und als ich dann davor rumgelaufen bin, da waren die Leute doch schon heftig am Gucken. Also auch in Berlin falle ich auf. Was machst du denn zum Beruf? Friseurin. Friseurin? Ja, in einem total durchgeknallten Laden auch. Achso, also kein normaler Laden? Nee, überhaupt nicht. Das heißt, du darfst auch während der Arbeit auch ziemlich schrill rumlaufen? Das muss ich sogar. Das will der Chef? Meine Chefin, ja. Also die legt da schon Wert drauf, dass wir irgendwie Individuen sind und unseren eigenen Typ irgendwie präsentieren. Und das ist ja schon mal sehr gut. Ne? Stell dir mal vor, du würdest auf der Stadtsparkasse arbeiten. Oh Gott. Dann müsstest du dich verkleiden. Ja, nee, genau. Ja, dann müsstest du müsstest dich ja tagsüber verkleiden. Ja, wahrscheinlich. Was ist denn so dein hast du so ein Traum-Outfit, wo du sagen willst, das muss ich unbedingt mal realisieren, verwirklichen für mich? Nö, eigentlich nicht, habe ich schon mittlerweile. Ja. Also schon ganz lange, wallende, schillernde Sachen. Ja. Also ein richtiger Paradiesvogel aus Bielefeld hat uns jetzt angerufen. Wahrscheinlich auch ziemlich bekannt in der Stadt, ne? Kann man sagen. Ja. Also in den umgehenden Discos und Clubs bin ich schon ziemlich bekannt. Hast du einen Kosenamen oder einen... Ja, also ich habe schon ein Pseudonym, habe ich. Sag mal. Veröffentliche ich Gedichte. Hey. Nashimiron heißt das. Wie heißt das? Nashimiron. Nashimiron. Das ist Hebräisch und das ist heimtypisches Vibe. Hey. Nashimiron. Hört sich gut an. Ja. Hört sich auf Hebräisch besser an als auf Deutsch. Ja, ich glaube auch. Ein heimtückisches Vibe aus Bielefeld hat mich heute angerufen. Ich danke für den Anruf. Bitteschön. Und Grüße nach Bielefeld. Ja. Tschüss, Christine. Ciao. Herzlich willkommen, Günther, 53 Jahre alt. Und irgendwo ist da auch eine Virginia hinter Günther, neben Günther. Ja, richtig. Die lacht schon, die ist 19 Jahre alt. Ja. Jetzt reden wir aber erstmal. Ja. Hallo Günther. Hallo, grüß dich. Also das Thema ist Paradiesvögel. Ja. Du hast angerufen, warum? Ja, die übliche Gratulationstour möchte ich ersparen. Ich bin aber wahrscheinlich einer der entferntesten Zuschauer von dir. Eben einen großen Teil des Jahres an der Algarve. Aha. Hab mit 50 hier in Köln alles hingeschmissen. Ja. Jetzt rufst du aus Köln an. Ja, jetzt bin ich in Köln. Ja. Bin an die Algarve runter. Mhm. So, und mein Problem oder das, was du als Paradiesvogel ansiehst, ich bin 50 Jahre alt oder über 50 Jahre alt. Mhm. In meinem ganzen Leben keine Betterfahrung mit einer Frau über 30. Mhm. Und Frauen weiß ich nicht, habe ich genug gehabt, bei 500 habe ich aufgehört zu zählen. Moment, keine Betterfahrung mit Frauen über 30? Über 30. Also die waren alle jünger. Alle jünger. Ja, ja. Ja. Lebe jetzt in der vierten Beziehung oder in der fünften Beziehung. Mit Virginia, die 19 Jahre alt ist. Ja. Ja. Nach 4 Ehen. Ja. Ja. Und relativ glücklich. Und relativ glücklich. Du bist, muss ich immer nachhaken, du hast damals alles hingeschmissen mit 50, bist an nach Portugal gegangen. Ja. Was hast du in Portugal gemacht? Ach, weißt du, nach dem Leben, was ich hinter mir habe, habe ich mal so versucht, einige Storys zu schreiben. Was hast du für ein Leben hier geführt vorher? Auch ich habe mal angefangen mit 20 hier angeblich Betriebswirtschaft studiert, aber Wirklichkeit Schauspielschule besucht, getanzt und mit 44 Motorrad gekauft, Hüfte kaputt gefahren, kann nicht mehr richtig laufen, also Beruf vorbei. Wie hast du dich denn finanziert, bevor du nach Portugal gegangen bist? Ich hatte in Köln eine Spedition. Eine Spedition? Also du hast alles gemacht. Du hast geschauspielert, getanzt, du hast eine Spedition gehabt. Ja, was heißt geschauspielert? Du weißt, wenn du als Dischockey auf der Bühne bist, früher wurde, musste der Dischockey ja noch richtig mit dem Publikum arbeiten. Ja? Also da ging es darum, um Spiele und die Leute animieren zu irgendwelchen Dingen. Und so, da wurde also noch mit dem Publikum gearbeitet, nicht nur eine Scheibe aufgelegt, die Nadel drauf und drehen lassen. Und das habe ich richtig gelernt. Und natürlich, weißt du selber, wenn du auf der Bühne stehst, du brauchst nicht zu suchen, sondern du wirst gesucht. Du kannst der mieseste Typ sein, bist die Trophäe des Abends. Möchte jeder haben. Deshalb sage ich auch, ich habe bei 500 aufgehört zu zählen. Sag mal so, also du hast bei 500 aufgehört zu zählen. Ja. Du vermutest, dass es 1000 waren? Rechne doch nach. Ich habe 20 Jahre in dem Job gearbeitet. Ja, ich rechne jetzt mit. Jede Woche eine andere Dynastie. Das Jahr hat 52 Wochen. Ja. Ja? So, und ich war noch nie ein Kostverächter und gehe mal auf die Minimale. Ein Geschlechtsverkehr pro Woche muss da haben. Ja. Also kommst du auf 52 pro Jahr, in 10 Jahren auf 520, dann habe ich aufgehört zu zählen. Ja. Ja. Ich schätze mal so 1240. Ja. Das heißt, du hast so viele Frauen beglückt. Ja. Die kennst du gar nicht wieder, wenn du durch Köln, durch Berlin oder durch Lissabon gehst. Nee, auch wenn ich heute von der Behörde gefragt werde, wie viele Kinder haben sie, sage ich immer nur 4 kenne ich. Hast du wirklich viele Kinder? 4. 4, das weißt du. Es kann aber sein, dass du noch viel mehr. Ja, ich habe alle aus Ehen. Mhm. Die älteste Tochter ist heute 30, die andere ist vor 14 Tagen 27 geworden. Warum stehst du denn auf so ganz junge Frauen? Also Virginia ist ja nur ganz jung. Weiß ich nicht. Ich habe eben im Vorgespräch erzählt, ich lernte mal eine Frau über 40 kennen. Mhm. Und wir klemmten uns 2 Keulen von der Tankstelle unter den Arm. Eine hatte sogar im Kühlschrank diese Kronenberg mit dem Flipkorken oben drauf. Zu Hause, ich trinke keinen Alkohol, nur ganz minimal. Die Mutti schüttete sich die dritte Keule rein. Die Tochter kam nach Hause, die war so Anfang 20. Und Mama hat da Santana aufgelegt, der knackig rum und so. Und dann sagt die Tochter direkt, ja, Mutti, was machst du denn wieder? Versuchst einen Typen anzumachen. Da Mutti schon am Einschlafen war, habe ich schon mit der Tochter weitergemacht. Hast du dich um die Tochter gekümmert und die legte dann irgendeine heiße Hausscheibe auf oder sowas? Ja, die hatte dann also mehr Hip-Hop. Ja, Gut, wir haben am nächsten Morgen zu dritt gefrühstückt. Mit einem langen Gesicht. Aber du hattest dann irgendwelche Ersparnisse, die hast du verbraten in Portugal? Nee. Du hast, ich komme so nach Köln, fahre Kurier. Manchmal läuft noch der Domian vom Mediapark über den Weg mit dem Fahrrad. Ist das wahr? Ja, wir haben uns doch schon begrüßt. Ehrlich? Ja. Kann ich mich jetzt nicht erinnern, aber egal. Im Moment lebst du in Köln und willst auch noch eine Weile hier leben, oder? Ja, bis zum 23. Dezember. Und dann bin ich am 23. Dezember bis zum März wieder an der Algarve. Kein schlechtes Leben. Nee, ich liege dann in meinem Wohnmobil und gucke nach zum 1 Domian. Das ist ja dann erst um 12, ja. Also, würdest du dich denn selbst als Paradiesvogel bezeichnen? Weiß ich nicht. Viele nennen mich Paradiesvogel. Ja, ich würde das schon, du lebst sehr ungewöhnlich, würde ich sagen, was du mir jetzt erzählt hast. Ja. So, und das Größte ist ja, ich bin 1,61 und Virginia ist 1,80. Jetzt haben wir so viel über Virginia gesprochen. Gib sie mir doch mal eben. Ja, ich gebe sie mir. Ciao. Ciao, Günther. Hallo? Ja, Virginia, da hast du aber einen richtigen bunten Vogel dir abgeschossen. Ja. Sag uns doch mal, was so toll an ihm ist. Er ist doch gegenüber dir. Er ist klein und handlich. Er ist klein, handlich und ein alter Sack gegen dich. Ja, ich sehe nun mal auf alte Männer. Naja, so alt ist er nur auch wieder nicht mit 53. Nein. Aber er ist verdammt gut drauf, ne? Ja, seine Persönlichkeit reizt mich einfach. Ja. Ja, und er ist, halt alt. Für mich, ja klar, für normalen Menschen alt. Ja. Hat aber einen sauguten Charakter. Ja. Und ich finde es auch völlig, völlig egal. Er ist halt interessant und er ist halt reich und, naja. Was, er ist reich? Nee, ein Reiz, hast du gerade gesagt. Ne? Er ist halt, wie soll ich sagen, er ist halt sehr reif. Reif? Achso, ja, ich hatte reich verstanden. Er ist halt der Weise. Ja, er ist der Weise und du bist das Kind. Ja. Nein, aber ja, generell. Ich bin immer Günther. Ja, okay. Wer sich jetzt ein bisschen aufgeregt, ne? Habe. Eben zu sagen. Ja, ja. Ich bin zwar 50, ja. Sehe aus wie 40. Ja. Und hast ein Herz wie ein 20-Jähriger. Ich bin 30 und lebe wie 20. Ja. Also, ich finde das ja auch wunderbar. Und dieses ganze Altersgequatsche, wo die Liebe hinfällt, wenn die Liebe Qualität hat, ist es völlig egal, wie alt, welchen Altersunterschied. Ja, da. Weißt du, ich habe zwar gesagt, ich lebe wie 20. Mhm. Ich glaube, bei mir manchmal meine Mentalität ist stehen geblieben. Mhm. Und in meinen vorherigen Beziehungen, irgendwo in der Partnerschaft, gehst du ja mit jemandem zusammen, mit dem du sexuell und mental zusammenpasst. Mhm. Und wenn die Schere wieder auseinander geht, dann soll man sie im vernünftigen Rahmen wieder trennen. Mhm. Sagen wir mal, das war's. Und lass uns mal jeder seinen eigenen Weg wieder gehen. Wie lange bist du denn jetzt mit Virginia schon zusammen? Ja gut, wir können es ja heute sagen. Sie ist mit 15 aus dem Heim abgehauen und bei mir untergekrochen und kam immer wieder zu mir zurück. Mhm. Fest zusammen sind wir seit 2,5 Jahren. Seit 2,5 Jahren. Du bist ihr jetzt auch treu. Du bist ihr treu. Ja. Naja, so ganz auch nicht. Ja, doch. Wir interpretieren ja auch, wie die Leute... Körperlich ja. Aber geistig nicht. Wie habe ich das zu verstehen? Umgekehrt verstehe ich es ja noch eher, aber... Weil wir müssen das jetzt nicht vertiefen, du bist ja auch nicht allein. Also wenn ich die mündliche Prüfung ablege, weißt du selber, wenn du in deinem Alter oder ich in meinem Alter irgendwo die mündliche Prüfung ablege, ja, die Dame ist doch für alle, die wesentlich jünger und unerfahrener sind als wir, tabu. Ja, ich verstehe jetzt zwar nicht, was du mit mündlicher Prüfung meinst, aber egal. Sag mir mal, die orale Befriedigung, sagt dir das vielleicht? Ach so, ja, davon hatte ich auch schon mal gehört. Günther, eine Frage noch zum Schluss. Wie stellst du dir dein Alter vor? Wie willst du leben, wenn du 70 bist? Ich sterbe mit 20. Hm? Ja, ich werde wahrscheinlich in meiner Lebensart bleiben wie ein 20-Jähriger. Mhm. Ich gehe also heute noch nach Andernach ins Max abrocken. Mhm. Oder es gibt hier diese Steffi-Reihe und ich verkehre da einfach nun halt in dieser Altersgruppe. Ich fühle mich im Café Bauer zum Beispiel nicht wohl. Ja. Ich könnte keine 40-jährige Oma über die Tanzfläche schieben. Hey. Beleidigen wir die 40-jährigen Frauen nicht. Du wirst auf jeden Fall so weiterleben wie bisher und du fühlst dich in der Haut so, wie du sie jetzt für dich empfindest, gut und wohl und dann ist es auch in Ordnung. Wenn ich wie 20 heute wie 20 lebe, warum soll ich mit 70 nicht auch wie 20 leben? Und wenn ich einen Löffel abgebe, bin ich halt 20. Kann ich gut verstehen. Wenn wir uns noch mal sehen auf der Straße, winkt mir mal kräftig zu und sagt, ich bin der Günther. Nee, wir gehen dann da in den Meier rein. Wir gehen dann irgendwo hin und trinken einen, genau. Ja. Günther, danke für den Anruf. Im Osman kannst du mich abends um 20 Uhr treffen. Ist das wahr? Da bist du. Ja. Grüß noch mal die Virginia. Mach ich. Und euch beiden viel Spaß. Ja, ciao. Glück. Tschüss. Ja, solltet ihr gerade zugeschaltet haben, unser Thema heute Nacht heißt Paradiesvögel. Ich möchte mit Menschen reden, die so ein bisschen anders sind, die eher unnormal sind, was man so unter normal versteht, die so von der Norm abweichen, die ein anderes Lebenskonzept haben, die auffallen, die von sich auch sagen, ich will gar nicht so sein wie alle anderen, sondern ich will betont auch gegen den Strom schwimmen. Wenn ihr mir davon erzählen wollt oder wenn ihr selbst betroffen seid und mir von euch erzählen wollt, die Telefonnummer 0180-5678-111. Uwe. 41. Ja, guten Abend. Hi. Jürgen Domian. Ja, Uwe. Sehr witzig, jetzt habe ich dich nach all den Jahren endlich mal erreicht. Und das Fernsehbild ist langsamer als das Telefon. Ja, das sagen mir immer wieder die Menschen. Das ist komisch. Ja, Paradiesvögel. Ja. Ich bin eine absolute Glamour-Tunte hier aus Berlin. Ich grüße alle meine Schwestern am Bildschirm. Und ich habe das Thema, finde ich witzig, weil ich habe gestern schon bei dir angerufen und wusste während der Sendung nicht, was dein heutiges Thema ist. Und so hatte ich genug Zeit. Also als du gestern Nacht gesagt hast, nächstes Thema Paradiesvögel, habe ich mich sofort hingesetzt und habe dir sogar vorhin noch einen Fax geschickt. Du hast gerade gesagt, ich habe den ersten Teil des Wortes nicht verstanden. Tunte aus Berlin. Glamour-Tunte. Fummel-Tunte. Und ich mache das gerne. Ich bin ein ganz normaler, schwuler Mann, der es liebt, seine weiblichen Anteile einfach auszuleben. Ja. Ganz frech. Ganz selbstbestimmt. Wie und wo lebst du sie denn aus? Das ist es, genau darüber will ich sprechen, diese vielen Ebenen. Ne? Mhm. Das ist natürlich eine ganz, ganz andere Erfahrung, wenn du auf dem CSD als schillernde Figur, als Paradiesvogel auftrittst oder ob du zur Last Parade gehst, was eine ganz, ganz andere Zielgruppe ist. Mhm. Oder du gehst in die Clubs, oder du gehst in die ganzen, bei uns in Berlin haben wir ja ganz viele Transenläden, wo wir uns alle treffen. Ja. Wir sind ja auch solidarisch, nur es gibt aber auch noch eine andere Seite. Die eine Frage noch, du trittst aber nicht auf der Bühne auf. Auch. Ich bin in diesem Jahr sogar das erste oder das zweite Mal auf die Bühne gegangen und habe das auch genossen. Mhm. Was hast du dargestellt auf der Bühne? Ich bin jetzt aufgeregter, wo ich mit dir so telefoniere, als damals, als ich von meinen Freunden, von vielen Schwulen halt auch auf die Bühne gegangen bin. Das hat Spaß gemacht. Was hast du auf der Bühne gemacht? Ja, ich habe ein Lied interpretiert und zwar so eine von einer Frau gesungen, das berühmte Rod Stewart-Lied Don't You Think I'm Sexy und dann mit Peitsche und so ein bisschen glamourös. War schön, es war eine tolle Erfahrung für mich selbst. Ja. Aber ich wollte noch auf diese, wie gut, Paradiesvögel, ich muss da so ein bisschen Witziges mal erzählen, auf der letzten Love Parade. Ja. Weil wenn du, ich gehe mal mit riesen Titten, so mit Luftballons gefüllt mit Luft, ganz groß, gehe ich dann mit pinkfarbener Perücke und ganz, ganz schrill und es greifen mir meistens die Frauen an die Titten. Das sind wahrscheinlich Männer, nein, die Frauen. Das sind Lesben, Uwe. Nee, die sind ja nicht alle verlassbereit, gibt es ja ganz, ganz viele Heten. Ja, aber entscheidend war, ich habe in diesem Jahr, immer wenn mich dann mein Mann, wenn mir in die Titten gegangen ist, bin ich denen zwischen die Beine gegangen und habe mich totgelacht über die Reaktion. Wie war die Reaktion? Sie nehmen sich das Recht raus, dir an die Titte so ranzugehen, aber wehe dem, wenn man machst. Greift ihn an die Eier. Was hast du denn, was hast du da erfahren? Was haben die gemacht? Empörung. Aber ich musste auch teilweise lachen, das ist irgendwie ein komischer Bereich. Und da sind wir nämlich, wenn ich zum Beispiel mit dem Fummel, haben wir in Berlin in der Truppe Transnet immer gerne gemacht, wir sind tagsüber voll aufgebrettert, um zu zeigen, dahinter steckt nämlich was Tieferes, nämlich die sogenannte geschlechtliche Identität, dass jeder Mensch, ich finde es toll, wenn Frauen, die ganz männlich sind, und so eine Frauen gibt, sie sind tätowiert, ja, wenn die so kommen, und kennst du bestimmt auch, ich bin hier Barbara, dass sie genauso ihre männlichen Anteile ausleben sollten in dieser Gesellschaft und Drag Kings sein sollten, wie ich, der als Tunte, wirklich bekennende Tunte, ich habe einen sehr, sehr... Sag mal, Uwe, du erzählst wunderbar, ich muss dich trotzdem unterbrechen, um noch ein paar Sachen rauszukriegen. Was machst du denn in deinem ganz normal schlichten Alltag? Ja, Sprachlehrer bin ich vom Beruf, ne? Bin mehr oder weniger selbstständig, mache auch ganz Arbeit fürs Fernsehen, mache interessante Projekte. Ja, aber da sieht man dich dann nur als Mann, ne? Als mit Jeans, ja, als ich habe letztes Jahr einen Bericht über Strapserie gemacht, das ist ein 91-jähriger Transvestit hier in Berlin, eine ganz, ganz schillernde Figur und der ist mit 91, dieses Jahr so 91 geworden, noch völlig klar in der Birne. Und wenn ich den dann zum Beispiel, ich gebe dir ein Beispiel, wenn ich den dann frage, vor der Kamera, ich habe für eine englische Filmproduktion und zwar für Eurotrash das gedreht, da hat mir der Strapserie eine super Antwort gegeben. Er ist also ein Travestiekfer, ist ein Transvestit und geht in Strapsen tagsüber durch Berlin. Und ich habe ihn gefragt, sag mal, Strapserie, was rätst du uns Jungtunten, uns Jungtransen denn hier in Berlin, wie wir so alt werden können und so gesund bleiben können wie du? Und er hat zu mir gesagt, Jutta, Sex, viel Liebe und einfach die Wahrheit, sei so, sei du selbst. Ja, sehr schön. Ja, und ich denke, das ist wichtig, dass wir in dieser Gesellschaft, dass wir nicht nur einmal im Jahr so als Drag Queens auf die Bühne und vergöttert werden. Wie oft machst du das denn im Monat? Wie oft tanzt du dich richtig auf und gehst raus? Gehe ich da wirklich jede Woche weg, wenn ich läufig bin. Oder jetzt. Sag mal, dreieinhalb ist ja gar nichts. Das ist auch, das war das Stichwort, wenn ich läufig bin. Wenn du rollig bist. Ja. Dann gehst du als Frau raus. Auch, ja, weil du bekommst das. Was für Männer beißen denn dann an? Die meistens Heterosexuelle. Ja, und dann. Die Schwulen sind eher, die machen das ja auch. Ja. Ich kenne viele schwule Freunde, die sich mehr oder weniger auch anfummeln, um den Kick zu kriegen. Aber jetzt bist du aufgetanzt, super geil, wahrscheinlich siehst du aus und auffällig. Und jetzt beißt ein Hetero-Man an. Gibt es denn dann richtig Sex auch irgendwann? Ja, natürlich. Aber es ist doch für den, die das Grauen, wenn du dich ausgezogen hast und deine Plastiktitten weg. Und ich bin ja nun genau wie du, ich bin in mir drin, ich sehe die Maske von innen nicht und ich nehme mir dann süße Schnuffels, gerade Heterosexuelle, und nehmen die mit nach Hause. Die wollen dann auch einen Kerl haben. Ja, und sie sind natürlich dann, wissen sie, kriegen das ja mit. Oder ich sage es ihnen auch. Also es gibt ja tatsächlich Leute, die es nicht mitkriegen. Ist es denn so, dass du dich dann auch ganz ausziehst? Oder verlangen die von dir, dass du quasi in deinem Ornat dann mit denen Sex treibst? Ja, das habe ich auch schon erlebt, dass wirklich Leute, das waren südländische Typen, die dann wirklich mir gesagt haben, lass mal schön die Perücke auf hier. Die wollten und Illusionen ganz haben. Auch so, wie soll ich das sagen, es geht ja um das Bild von Frau und um Sex, dann auch wirklich so in Klammer in Gänsefüßchen funktionieren. Also, es gibt natürlich auch ganz normale Menschen, die dich dann sehen wollen und auch deine weibliche Art oder so, das geil sind. Verstehst du, was da in diesen heterosexuellen Männern vorgeht, dass sie dann auf solche Transen stehen? Impulse, das sind diese... Ich verstehe es nicht. Das sind diese Reize, die aus der Übertriebenheit, wenn man also als Paradiesvogel nachts, und es gibt so viele in Berlin, es ist so schön, weggeht. Ist dir schon mal einer laufen gegangen? Ist dir schon mal einer laufen gegangen, den du abgeschleppt hast, und als der dann irgendwann deinen Körper sah und deinen Schwanz? Verachtung, ich habe alles erlebt. Verachtung, bist du schwule Sau, und dann habe ich gesagt, Mädel, aber so weit kannst du ja nicht her sein, wenn du mich die ganze Zeit angebaggert und mir die ganzen Getränke ausgegeben hast und mir angeboten hast, mich nach Hause zu fahren. Ja, du hast gerade so ein Stichwort gesagt mit dem Rod Stewart. Do you think I'm sexy, ne? Ja. Könntest du das mal ein bisschen? Jetzt? Ja, jetzt ist es Playback und ich habe das, also man muss es ja dann auf der Bühne so ganz übertrieben laut, ne? Da müsste ich jetzt meinen CD-Player, das ist so eine von einer Freundin von mir, eine spezielle, ein Sampler. Ich glaube auch, dass ich in Zukunft das noch weiter machen werde. Ich mache auch so Pantomime und so eine Geschichten. Das kommt am lerne mich da kennen, weißt du? Ja. Also du meinst am Telefon, jetzt funktioniert das nicht? So singen jetzt spontan. Ja, was ich ausdrücken wollte ist, denk dran, Paradiesvögel sind das Salz in unserer Suppe, ja, und denk dran, dass wirkliche transidentische Menschen, die es ja auch gibt, dass die... Jetzt kriegen wir auch noch eine ganze Passion Ideologie übergezogen. Ja, weil es ganz schön ernst, wenn du zum Arbeitsamt gehst, ja, oder wenn du sozial geächtet wirst, nur weil du es nämlich auch die dunkle Seite. Ist klar, ich krieg dich nicht zum Singen, ne, oder? Ach, ich wünschte, ich wäre jetzt bereit gewesen. Man müsste es dir zeigen. Ich habe das auf Video. Und weißt du, was wir mal machen? Wir verbleiben jetzt folgendermaßen. Diese Sendung geht ja bis 2 Uhr. Du bereitest jetzt mal deinen ganzen Kram vor und kurz vor 2, so als Abschied für mich, telefonieren wir beide noch miteinander und du schmetterst mir ein kleines Liedchen. Aber das ist dann von der CD, dann das Liedchen, oder soll ich es selber singen? Nee, du musst es selbst singen, sonst ist das ja albern. Why not? Ich kenne ja den Text. Ja. Wir rufen dich zurück, kurz vor 2, und dann harren wir alle der Dinge, die da aus Berlin kommen. Klasse. Das ist gute Arbeit, was du da machst, muss ich wirklich auch mal sagen. Vielen Dank. Okay, ciao. Ich freue mich, dass ihr mich in Berlin auch seht. Ja, na klar. alle. Bis gleich. Wir lieben dich ja alle. Okay. Tschüss, Uwe. Bis gleich. Ciao. So, ihr Lieben, Paradiesvögel, das ist unser Thema heute Nacht. Paradiesvögel dieser Welt, meldet euch bei mir und wir unterhalten uns. Ich will euch alle kennenlernen zumindest. 0180-5678-111. Zum Beispiel 19 Jahre alt und Jens. Hi. Hallo Domian. Hi, wie bist du denn drauf? Ja, ich bin eigentlich ganz gut drauf und halt das Problem ist, das Problem von anderen, ich bin halt ziemlich starker Elvis-Fanatiker. Elvis-Fanatiker? Richtig. Und du rennst immer rum wie Elvis, oder wie? Ja, das ist wirklich so. Ich kleide mich zum größten Teil so wie Elvis. Das heißt, weiße Jacke mit Nieten dran und halt auch Schlaghose. Im Vorgespräch habe ich auch gesagt, wenn ich rausgehe, die halt die berühmten Stiefel, die spitz zulaufen und natürlich die berühmte Elvis-Locke dabei. Wie fast immer, wenn du rausgehst, siehst du das an? Also so ist meistens so, wenn ich irgendwie zur Arbeit gehe oder so. Was? Also ich mache bin im Moment in der Lehre als Bauzeichner. Mhm. Dann ist es also nicht so extrem. Wie, du gehst als Elvis zur Bauzeichnerlehre? Nee, nicht so extrem. Das ist es ja halt nur, wenn ich mit Freunden oder so weggehe, wenn ich unterwegs bin, dann hole ich eigentlich alles raus, was ich in meinem Schrank habe. Mhm. Das heißt, wie gesagt, Jacke und dann dementsprechend auch gestylt. Siehst du Elvis dann auch ein bisschen ähnlich? Ein bisschen. Also ich finde es zumindest, die meisten Leute meinen, ich sehe dem nicht ähnlich. Weil ich stoße auch sehr viel Verachtung in meiner Umwelt halt wegen diesem Tick. Aber ich lasse mir das einfach alles nicht nehmen. Ich bin auch stolz drauf, dass ich halt eine gewisse Ähnlichkeit mit ihm habe, weil er war auch eine große Persönlichkeit. Ich hoffe, du siehst dem jungen Elvis ähnlich, weil der war ganz hübsch und hinterher war es ja grausam. Am Ende war er sicherlich voll ziemlich dick und aufgebläht von den ganzen Drogen. Mhm. Das Kapitel, okay, möchte ich nicht so viel mit zu tun haben mit den Drogen. Ich nehme also selber keine Drogen. Und ich identifiziere mich halt hauptsächlich mit dem jungen Elvis. Erzähl mir bitte, was dich so sehr antörnt an Elvis, dass du so jeck drauf bist. Ja, und zwar, das fing also damit an, als 15-Jähriger habe ich, hat mein Vater eine Platte und damit hatte der viele Platten, habe ich dann gehört und damit fing das eigentlich auch an. Mhm. Das erste Lied, was ich gehört habe, war Love Me Tender. Seitdem bin ich von dem Lied nicht mehr weggekommen. Das ist also mein absolutes Lieblingslied von ihm. Mhm. Ist ja auch sehr schön. Ist auch sehr schön. Ja, und also die Harmonie, die das Lied ausstrahlt, das finde ich also fantastisch. Mhm. Und seitdem mein Vater mir die Platten vorgespielt hat, komme ich nicht mehr von ihm weg. Und dadurch, jetzt im Verlauf der Jahre, habe ich dann halt auch Lektüren über Elvis habe ich gelesen. Also ich gehe davon aus, dass du alles weißt über Elvis. So fast alles, ja. Also wann es kann natürlich sein, dass es einige Dinge gibt, die ich nicht weiß. Wann hat er echt Geburtstag? Aber so die Grundzüge sicherlich. Wann hat er eigentlich Geburtstag? Kann ich dir zum Beispiel schon mal, ich weiß nur, dass er 1935 geboren ist. Wie, du weißt nicht das Geburtsdatum, nein, genau. 1935 geboren, 1977 gestorben. Ja. Ich war jetzt auch also am 50. Jahrestag dieser Stationierung in Deutschland. Mhm. In Essen war ich also halt auch in dem Museum. Mhm. Und wenn ich also so die Jacke sehe, die er als GI anhatte, dann raste ich vollkommen aus. Das ist also, ich weiß auch nicht warum. Also, das ist irgendwie so ein Tick in mir. Warst du denn schon mal in den USA? Nein, also alles, was mein Geld hergibt, investiere ich also hauptsächlich in Elvis-Sachen. Das heißt, irgendwelche Souvenirs oder CDs. Aber für Graceland hat das Geld noch nicht gereicht. Das aber wird das dann ist eigentlich mein großes Ziel für die nächsten Jahre, dass ich irgendwie mal dahin fahren kann. Das gehört meines Erachtens einfach als Elvis-Fan dazu. Ja, das ist dann wie eine Pilgerfahrt, ne? Ja, sicherlich. Also wenn man dann die ganzen Blumen sieht und die ganzen Leute, die dahin fahren. Du wirst es gar nicht verkraften. So sehr wird dir das ans Herz gehen, ja. Du bist ja völlig begeistert, ne? Ja, das ist also wirklich. Dein Leben ist Elvis, ne? Mein Leben ist wirklich. Muss man so sagen. 100% besteht das nur aus Elvis. Hast du eine Frau, eine Freundin? Nee, das ist es halt. Dadurch, dass ich halt viel auch mit Gleichaltrigen rumhänge, die können sich halt nicht so damit identifizieren wie ich. Die denken doch wahrscheinlich fast alle, du hast eine Klatsche, ne? Richtig. Und die sagen halt, also, es ist doch peinlich, mit dir rauszugehen, die Leute lachen uns nur aus. Hast du überhaupt einen einzigen Freund, der sagt, ich kann das verstehen? Das Noch nicht mal. Also ich habe noch nicht mal so einen hundertprozentigen Freund, der sagt, ich stehe da vollkommen hinter dir. So, das bedeutet jetzt auch, dass du keine Mädels findest, oder? Das ist es halt. Und wenn irgendwie nur halt mit, wenn ich mit Frauen in Kontakt komme, dann halt nur halt die ältere Generation, die halt meine Situation verstehen können. Aber du die kannst halt die doch, aufgewachsen du kannst, Jens, du kannst die doch wunderbar anmachen. Wenn du ganz einfach mit sonorer Stimme singst, Love Me Tender, dann schmelzen die da hin, die Mädels. Alle schon da gewesen, aber die Jugend heute, die jungen Mädchen, die. Ach, die sind so, absolut nicht drauf an. Die sind so cool, die wollen irgendeinen Hip-Hop-Scheiß hören. Es geht halt nur noch über Hip-Hop, Techno und was weiß ich nicht alles. Ja. Und sag mir bitte, meine Situation also vollkommen überhaupt nicht. Hast du denn jetzt deshalb, letztendlich wegen dieses Ticks, noch keine Freundin gehabt in deinem Leben? Deswegen tippe ich mal. Also ich würde mich selber so als eigentlich sehr offenen Typen bezeichnen. Mhm. Und ich tippe mal, dass halt auch da halt wegen dieses Ticks herkommt. Also keine Freundin bisher? Nee, bis jetzt hatte ich noch keine feste Freundin. Also Junge, das kommt natürlich mal zu einem gewissen Austausch zwischen mir und einem Mädchen. Aber wenn die dann halt sehen, dass ich halt so fanatisch halt in Elvis, man kann fast sagen, verliebt bin, weil das ist Wahnsinn, dann heißt direkt, okay, Dankeschön. Jetzt hast du mich natürlich jetzt auch ein Stichwort gebracht, ne, mit dem verliebt. Jetzt mal ganz, ganz weit hergeholt. Ja. Hat das irgendwo jetzt, ganz ehrlich, mal so unter uns, auch sowas Homoerotisches, dass du so auf den stehst? Sicherlich, auf jeden Fall. Kann ich also, wie gesagt, überhaupt nicht leugnen. Wenn, nehmen wir mal den Fall, wir spielen mal den Fall durch. Ich bin eine Zauberfee und flitsch dir in dein Zimmer den jungen Elvis. Ich würde nicht wissen, was ich tun würde, ehrlich gesagt. Du würdest den auch küssen? Würde ich machen. Ja. Das ist jetzt also halt auch das, was der vorige Anrufer jetzt gesagt hat. Ich weiß jetzt leider nicht mehr den Namen von ihm. So auch dadurch, dass ich halt nicht keinen Kontakt mit gleichaltrigen Mädchen habe oder mit anderen Frauen, also halt nur wenig, hauptsächlich dann die ältere Generation, fühle ich mich dann auch viel mehr hingezogen zu anderen, sag ich mal, zu Gleichgeschlechtlichen, weil irgendwie bleibt mir dann nicht keine andere Wahl und ich suche dann halt nur den Ausweg in Gleichgeschlechtlichen. Aber du würdest nicht sagen, dass du schwul bist? Würde ich bis jetzt nicht sagen, also bis jetzt ist noch nichts mit gleichgeschlechtlichen Menschen passiert, aber ich kann es, wie gesagt, auch nicht ausschließen. Ja, nun gibt es doch alle Orten, so, schätze ich mal, auch in Deutschland und vielleicht auch in deiner Gegend, so Elvis-Fanclubs und so. Gibt es. Gehst du da nicht hin? Wäre das nicht eine Möglichkeit, auch Kontakte zu knüpfen und mit Gleichgesinnten zu reden? Die nehmen dich ja ernst dann. Ja, sicherlich. Ich habe da also auch schon an einige Fanclubs hingeschrieben. Mhm. Nur ich wohne halt ziemlich in der Provinz, das ist das Problem. Und die meisten Fanclubs sind also wirklich über 100 Kilometer weit weg. Und ich sag mal, ich habe nicht so das Geld, dass ich mir jetzt halt großartig hin und her fahren kann, Wochenende dann zum Elvis-Treffen zu fahren. Ich könnte fast schwören, dass wir aufgrund dieses Gespräches jetzt bestimmt ein Dutzend Briefe bekommen, die mit dir Kontakt haben wollen. Das wäre sehr schön, vor allem hoffe ich auch mal auf Gleichaltrige. Dass ich wirklich mal, wie gesagt, meine Freunde, die lehnen mich zum größten Teil, das ist eigentlich nur Mitleid, dass sie mich mitnehmen, wenn ich irgendwie rausgehe. Am liebsten einen gleichaltrigen Jungen, der auch wie Elvis aussieht und so drauf ist wie du. Ne? Das wäre am besten. Das wäre es, ne? Den würdest du gleich heiraten, wahrscheinlich. Wenn man zuhört, also gerne schreiben. Singst, du trittst aber nicht auf, ne? Nee, das nicht. Sag ich mal so, würde ich gerne, aber da reicht der Mut nicht für. Ich habe nämlich mal einen Bericht im Fernsehen gesehen, es gibt ja viele Imitatoren, die auch verdammt gut singen können, ne? Und die treten dann auf und singen seine Lieder. Soweit ist es bei dir noch nicht. Ja, also es reicht bei mir bis jetzt nur unter der Dusche. Also jetzt, ich würde sagen, ich finde es grundsätzlich sympathisch. Aber ich finde es bedenklich, wenn du da durch dich vollkommen vereinsamst und isolierst. Und keine anderen Leute, Menschen, keine Liebe findest, dann finde ich es heikel. Also das ist ja auch Elvis Presley nicht wert. Du musst ja irgendwie sehen, dass du da so einen Mittelweg findest. Ja, das ist nur ziemlich schwer, weil ich möchte mich auf keinen Fall von diesem Kult lösen, weil ich, wie gesagt, ich stehe dazu und ich sehe eigentlich auch nicht ein, nur weil andere, also die Mehrheit der anderen mit den Leute, mit denen ich abhänge, mich halt für doof erklären, dann sehe ich nicht ein, dass ich da irgendwie nicht anpassen muss, weil das bin immer noch ich und ich sehe nicht ein, meine Identität für zu wechseln. Ist mir völlig klar. Ich glaube, du hast aber auch verstanden, wie ich meinte. Ja, sicherlich. Andererseits ist es natürlich schön, wenn man irgendwie Kontakte knüpfen könnte, dass man einigermaßen normal leben könnte, weil ich kann sowas nicht eigentlich als normales öffentliches Leben betrachten. Ja. Jetzt sag mir zum Schluss noch, welches Lieblingslied du von ihm? Love Me Tender. Love Me Tender ist dein Lieblingslied. Ja, und In the Ghetto finde ich auch sehr schön. Ja, wunderbar. Da wird man ganz gerührt, ne, wenn man das hört. Und man sieht ja auch dadurch, In the Ghetto wurde vor ein paar Jahren gecovert. Also Elvis lebt ja noch in vielen Herzen von anderen Leuten dabei. Er hat ja so eine Aurora hinterlassen, das ist Wahnsinn. Ja. Mein Gott, was bist du begeistert? Ja, das ist wirklich Wahnsinn. Das ist aber super klasse, dass du durchgekommen bist. Ja, das finde ich auch sehr klasse. Und du bist wirklich ein Paradiesvogel, Junge. Ja, wie gesagt, da stelle ich auch zu. Ja. Schick mir doch mal ein Foto von dir. Kann ich machen. Ja, gucken wir mal. Wenn wir hier in der Redaktion mal gucken, ob du auch so richtig im Elvis Ornat. So richtig so mit allem drum und dran. Genau. Kann ich machen, ist überhaupt kein Problem. Ich sag gleich nach der Pause unsere Adresse für dich und für die anderen auch. Werde ich aufschreiben. Okay, tschüss. Tschüss jetzt. Ciao. So, das war das Stichwort. Pause. 1.34 Uhr gleich. Nee, 1.33 Uhr und 41 Sekunden. Für die Genauigkeit muss die Zeit sein. Und jetzt machen wir die Pause. Und 43 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, WDR Fernsehen, mit der Telefon-Talkshow Domian. Und unser Thema, das heißt heute Nacht Paradiesvögel. Ich möchte mit Menschen reden, die von sich sagen, ich bin anders und ich bin vielleicht ein bisschen schriller, ich bin ungewöhnlicher, ich bin nicht normal. Ich bin ein Paradiesvogel. Die Telefonnummer, unter der ihr mich erreicht, 0180-5678-111. Und wenn ihr uns oder mir schreiben wollt, dann schreibt bitte an den WDR 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln. Ich wiederhole nochmal, ist auch ganz einfach. WDR 1 Live Domian, Postfach 50600 Köln. Jetzt ist am Telefon Rainer. Und Rainer ist rein. Nee. 38. Jetzt, weiß ich, wollte jetzt 83 sagen. 38. Ja. Hi. Ja, ich bin's, Rainer. Ja. Ja, ich habe schon ein paar Mal versucht anzurufen. Sitzt also abends immer vor dem Fernseher, wenn ich da mit meinem DKW reingerumpelt komme. Baujahr 1938. Man kann ja tagsüber nicht so rumfahren, ne, wa? Und schrill, naja, schrill, wie soll man so sagen? Schrill ist es ja vielleicht, so wie ich. Ich habe leider kein anderes Telefon. Wenn ich jetzt ein Bildtelefon hätte, ne, dann könnte so sehen, wie es hier aussieht. 535 Radios, eingerichtet wie um die Jahrhundertwende. Ich habe alles mal vor 20 Jahren mal so zusammengesucht, ne, wa? Hinten hinterm Haus habe ich viele Tiere. Ist ein grüner Farbfleck bei uns so hinten in der Stadt. Der Vorspann von dir ist immer einmalig mit dem alten Auto. Ja, das so, ist so, wenn du da nachts da so rumfährst, finde ich toll. Ja. Du klingst wie Heinz, du klingst wie Heinz Rühmann. Ich klinge wie Heinz Rühmann. Ja, ja. Ja, bist du Heinz auch so einiges zu sagen. Ja. Ich hatte mit der Tochter mal zu tun. Nein. Ja. Von Heinz Rühmann. Mit Heinz Rühmann. Wir hatten immer telefoniert. Ja. Das Kind fand ich denn immer ganz toll. Ja. Und irgendwie, ja, dann ist er halt verstorben. Leider, ja. Ja, leider. Obwohl er ja lange bei uns war. Lange bei uns war. Wir gucken uns abends auch immer auf dem alten Fernsehschrank die alten Filme an. Ja, ja. Ist natürlich auch immer ganz toll. Ja. Aber jetzt verkriege ich mich halt immer. Ich werde bald Rentner. Ich bin im Rentenverfahren. Ich kann nicht mehr so. Mit 38 schon, Rentner? Ich war früh Rentner, ja. Warum? Und ja, ich habe bei einer Firma gearbeitet und dann war mit der Luftfahrt nicht so in Ordnung. Ach so, ja, ja. Und so weiter. Ich war in Kur und alle fanden das auch sehr merkwürdig, als ich dann schon mit meinem altmodischen Gepäck angereist kam. Ja. Die größte Katastrophe war, ich konnte dann halt nicht so meinen alten DKW mitnehmen. Der ist tatsächlich von 1938. Ja, ja, so ein Cabriolet in Gelb. Sag mir doch mal, was du den ganzen Tag über so machst. Ja, da kann ich auch so einiges erzählen. Mhm. Dann fahre ich mit meinem alten Trabi nach in den Nachbarort. Ich habe auch so einen alten, der sieht aus wie so ein Cadillac, so einen alten Opel Kapitän, der hat einen großen Kofferraum. Also ist kein Trabi? Nein, also ein Trabant 601 habe ich auch noch. Und dann fahre ich mit dem Opel Kapitän immer so zu den Bauhöfen, wo die Elektronikentsorgung ist und versucht da so die alten Sachen so aufzusammeln. Find auch hin und wieder so was. Und das nimmst du mit nach Hause dann? Das nehme ich mit nach Hause. So aus Spaß? So aus Spaß. Ja. Und ich war vor Jahren mal im WDR 3 auch mal im Fernsehen. Ja. Und da gab es eine Sendung von Rainer Nohn. Ja. Die nannte sich Gesucht gefunden. Ja, kenne ich auch noch, ja. Ja, da war ich auch mal. Da ist jedes Gesuch noch ein Thema für unsere Sendung in Castrop-Rauxel, dann rief ich da an, ich habe dies und jenes und jeder sagte, ja, ja, die Hindenburg, die haben sie dann auch noch. So, dann habe ich das irgendwie bei der Volkshochschule mal erzählt, da kenne ich einen gewissen Herrn Bawulski und der rief dann wohl an und ich kam dann seinerzeit von der Mittagsschicht und dann steht der Herr Bawulski mit dem Rainer Nohn vor der Tür und dann zeigte ich ihm alles und dann sagt er auch noch, wenn sie jetzt noch die Hindenburg haben, ich glaube sie ihn auch noch. Mhm. Na ja, dann fahren wir ab und zu mal in die DDR, also die ehemalige DDR. Rainer, hast du Haustiere? Sehr viele. Sehr viele? Ich habe hinten 7 Schweizer Bergziegen hinterm Haus. Du hast 7 Schweizer. Ich weiß ja immer nicht, mit wem ich das zu tun habe. Vielleicht ist es ein ganz berühmter Kabarettist, mit dem ich jetzt hier spreche. Wir müssen das auch gar nicht. Einfach mit Rainer Berkenhoff. Du bist ein ganz normaler Rainer Berkenhoff. Und du hast 7 Bergziegen in deinem Häuschen oder in deinem Garten. Enten. Katzen. 535 Radio- und Fernsehgeräte. Mann, was machst du denn mit den Bergziegen in Castrop-Rauxel? In Waltrop. In Waltrop. Ja, was mache ich damit? Die versorge ich. Die haben unserem Hauseigentümer, gehören die noch. Die sollten damals ab. Wie ich hier eingezogen bin, da sagte seine Frau, wir ändern das noch. Wir tun die alte Spüle hier, hier ist so eine alte Spüle. Die tun wir rauskloppen. Ich sage, um Himmels Willen, alles so alt lassen, wie es ist. Und die Tiere sterben mich keineswegs. Ja. jeden Fernseher natürlich hier. Ich bin hier der ganz Merkwürdige. Ab und zu verkratzen sie mir mal die Autos, wenn ich sie vergesse. Wahrscheinlich bist du eine stadtbekannte Persönlichkeit. Ja, wenn ich es mal so sagen darf. Ich stadtbekannt, ich kenne hier fast wohl jeder. Ja. Der Rainer Nohn wird mich auch wohl noch wiedererkennen, ja. Nicht wahr? Und auch hier, es wurde mal, ich sag's mal, wie es ist, fürs ZDF wurde mal eine Serie gemacht, die hieß Schuld war nur der Bossa Nova. Ja. Und irgendwie kam die über, irgendwie übers Fernsehen, über den WDR an mich ran, dass ich so viele Sachen hatte. Ja. Da haben die sehr viel ausgeliehen dafür. Also. Ich leihe nicht gerne was aus, was ich nicht sehe, damit passiert. Da haben die mich gleich mit in die ehemalige DDR genommen. Ja. Das war also sehr interessant. Ich lebe hier so zwischen 1930 und 1958. Also ich merke schon, da ist ein wirklicher Paradiesvogel in der Leitung, am Telefon, ja, ja. Der aus dem Ruhrgebiet anruft. Das ist auch toll, den gleichen röhrenden Hirsch hinter dir. Ja. Der steht bei mir auch auf dem Schrank. Findest du gut, ne? Finde ich alles, ja. Gut, finde ich richtig toll. Lieber Rainer. Ja. Wir müssen jetzt allmählich Schluss machen. Was sollten wir noch, was haben wir Wichtiges vergessen? Wir haben eigentlich nichts Wichtiges vergessen. Ja. Ich gucke wieder mal nachts mal rein. Ich gucke also immer. Ja. Auf einem alten Philips Leonardo, unter Umständen das dritte Programm, was richtig in schwarz-weiß. Also wir Verrückten sind nachts hier alle unter uns, ne? Ja, die Verrückten. Wir versammeln uns alle immer um 1 Uhr, das ist die ganze Gemeinde, ja. Und fühlen uns wohl miteinander und erzählen uns dubiose Geschichten. Also mich würde mal interessieren, ob es noch weitere Leute gibt, die so verrückt, sag ich mal, ja. Ausgefallen, ja. So, die alles so alt haben. Ja. Ich habe also nichts Neues. Ich habe nie was im Laden gekauft. Ich verabscheue das. Ja. Das ist das Einzige, was ich weiß, wie Heinz Rühmann sagte. Und das weiß ich, nicht wahr? Ich habe ihn leider nie persönlich kennengelernt, ja. Aber wir gucken ihn uns immer wieder an und alles ist nur toll. Also vielleicht meldet sich ja noch irgend so ein durchgeknallter Mensch, wie du es bist. Und vielleicht kann ich mit dem unterhalten oder wir machen da einen Kontakt. Du hast ja auch ein Telefon. Ja, ja. Rainer. Jetzt machen wir Schluss, wir beiden. Ja, genau. Und du, Gust, du streichelst, du kraulst mir bitte deine Bergziegen von mir. Mach ich. Ja, das freut dich sehr. Frage, dieses alte Auto, gehört dir das eigentlich? Das was? Dieses alte Auto. Nein, das hätte ich ja gerne. Das haben wir extra für diesen Filmvorspann ausgeliehen. Das ist ein altes Taxi aus New York. Das gehört mir leider nicht. Jetzt ist Schluss. Mein alter Opel PL-Kapitän, da müsste sie mitfahren. Oh, der ist auch Autoplattenspieler mit der Heinz-Riemann-Platte, wenn der Vater mit dem Sohn. Lieber Rainer. Ich dir alles Gute. Ich dir auch. Und allen Nachtschwärmern. Auch. Eine schöne Nacht. Ja, okay, tschüss. Machen wir Schluss. Tschüss. Tschüss. Es war echt. Ich habe am Anfang gedacht, dass es irgendein berühmter Kollege ist, der ein Späßchen mit uns macht, aber das, glaube ich, war nicht so der Fall. Das war ein echter Rainer. Michael, 36. Ja, hallo. Ja, Michael, wie bist du denn so bei der Sache? Also mich würde man wahrscheinlich bezeichnen. Stopp! Du musst bitte den. Stopp! Mach bitte den Fernseher oder das Radio ganz leise. Also. Sonst haben wir immer ein Echo hinten drauf. Ja. Gut. Also mich würde man wahrscheinlich bezeichnen als Zuhälter oder, naja, Mann. Ich weiß nicht, ob man das Paradiesvogel nennen kann. Also Mann, der... Aus dem Milieu. Zu ordentlich Milieu gehört. Ja. Siehst du auch klassisch aus, so mit Goldkettchen und Mini-Pli und so? Gut, ich mache das jetzt 13 Jahre. Ja. Eigentlich weniger. Also früher lief man so rum. Früher waren das so Vorbilder. Früher liefen die Jungs immer rum mit vielen Goldkettchen, bunten Joggern, Boxerstiefeln. Aber genau. Die Zeiten sind so ein bisschen vorbei. Das hat sich alles ein bisschen verändert. Wie ist dein Outfit? Ganz normal. Wie ist so dein Outfit? Ja, ich bin so 1,88 groß, wiege 102 Kilo. Mhm. Ja, relativ normal angezogen. Ja, heutzutage läuft relativ normal rum. Was fährst du für ein Auto? Zuhälter haben für mich auch immer, die fahren immer so etwas abgehalfterte Mercedes-Typen, so ältere. Ja, ich fahre ein Jaguar Cabrio. Ah ja. Cabrio. So, lass uns gleich mal reden. Zuhälter haben ja nur ein übles Image. Ne? Da denkt man, das sind immer die Männer, die armen Frauen, gestern habe ich so Geschichten hier gehört, die die armen Frauen richtig abzocken, die Sex von denen verlangen, die brutal mit den Frauen umgehen. Wie ist das denn bei dir? Ja nun, wenn man das heute so praktiziert, dann würde ich mal sagen, dann ist das Gefängnis auch nicht mehr weit. Ne? Mhm. Diesbezüglich habe ich meine Erfahrung ja auch schon gesammelt. Du warst auch schon im Knast? Nein, ich bin immer ganz knapp vorher gekommen, weil ich mal behaupte, dass ich einen Funkenverstand noch besitze. Wie viele Frauen? Wahrscheinlich auch ein bisschen menschlich bin. Wie viele Frauen, ich glaube, so nennt man das ja bei euch, hast du am Laufen? Ja, Ja gut, ich habe auch 3 eigene Geschäfte, so Privathäuser, wo sich die Damen aufhalten. Mhm. Ja, zwischen 25 und 30. 25 und 30. Mhm. Sind natürlich auch wenig deutsche Mädchen dabei, ne, heutzutage. Also, wie behandelst du denn deine Frauen? Also es ist so, ich habe zu meinen ganzen Frauen ein sehr gutes Verhältnis. Wenn sie mal wieder, wie gesagt, ich habe überwiegend ausländische Damen, die aus dem Ostblock auch überwiegend kommen. Mhm. Die rufen mich, egal wo sie gerade wieder sind, die kommen immer wieder gerne zu mir zurück. Also du schlägst die Frauen nicht? Nein, das kann man heute nicht mehr machen. Die Zeit ist vorbei. Heute nicht mehr machen ist gut. Aber ich muss sagen, ich bin da so ein bisschen zwiegespannt. Ich habe einmal in meinem Leben wirklich auch so einen Hardcore-Zuhälter kennengelernt. Den fand ich nett. Und dem habe ich das auch abgenommen, dass er mit seinen Frauen ordentlich umgeht und dass die auch ordentlich bezahlt werden. Wie viel sahnst du denn bei den Frauen prozentual immer ab? Ja, das ist immer so eine Sache. Es gibt natürlich Mädchen, die sind auf einem fixiert, die laufen einem so hinterher, die telefonieren hinter mir, man kommt gar nicht mehr zur Ruhe. Darum gucke ich auch oft das abends immer eine Sendung, weil ich liebe es, alleine hier in meinem ganz kleinen Miniatur-Apartment zu sitzen und in der Röhre zu gucken. Mhm. Weil, also manchmal frage ich mich, ich kann keine Mädchen mehr sehen. Ich kann sie einfach nicht mehr sehen. Ne? Also meine Grundfrage... Mich kotzt das, entschuldige, wenn ich den Ausdruck gebe, benutze mich, kotzt das mit, manchmal kotzt mich das so an. Ich bin manchmal gerne so 3-4 Tage nur alleine, gehe im Wald spazieren. Wie gesagt, wenn man das 13 Jahre macht, ich kann es mir manchmal nicht mehr rein. Also du hast selbst keine feste Beziehung im Moment? Ja, so mitunter flackert es immer mal wieder durch, dass ich denke, naja, gut, man sitzt ja immer an der Quelle, dass ich sage, gut, die ist besonders nett. Na gut, sexmäßig, aber du hast keine Liebesbeziehung. Ich weiß auch gar nicht so richtig, was das ist. Eigentlich traurig, ne? Ja. Hast du denn so sexuell Zugriff auf all deine Mädels? Kannst du einfach so machen und dann kommen die? Ja, ne? Das geht. Ja, größtenteils, ja. Kommt das oft vor, dass du, wenn du geil bist, dir eine hertelefonierst? So reiß ich mir einfach einen aus dem Stall raus, wenn ich das jetzt mal so sage. Ja, nehme ich mir einfach irgendeine mit. So gerade wie es so passt, man sitzt in einer gemütlichen Runde nach Feierabend, man trinkt ein bisschen was und... Ist mir jetzt sehr unwohl, was du da erzählst. Ja. Ja, das hört sich sehr, sehr diskriminierend an, finde ich, für die Mädels. Ja, habe ich vielleicht ein bisschen falsch rausgerissen. Ja, aber sich man sitzt rum, es ist da keine Gewalt, oder dass ich zum Beispiel sage, los, du bist jetzt mit, du bist heute Abend fällig, du bist dran. Nein, ich sitze dann gemütlich in der Runde. Diejenige, die besonders nett ist, mit der ich mich vielleicht den Abend gerade besonders gut verstehe, man trinkt ein paar Gläser zusammen. Ist das nach wie vor eine moderne Form der Sklaverei, was du da machst? Nein, das würde ich nicht sagen. Jetzt war aber meine Frage, ich habe das nicht vergessen. Ich habe dich gefragt, wie viel du von jedem Mädel absahnst. Prozentual. Also die angestellten Mädels werden mir teilweise auch, da ich im Besitz von so 3 Privathäusern bin, werden mir natürlich auch von anderen Leuten gebracht. Also nicht, wenn ich jetzt von 35 Mädchen gesprochen habe, sind diese 35 Mädchen, die gehören dann nicht alle zu mir. Die arbeiten in meinem, man muss sich das vorstellen wie eine Firma, die arbeiten in meinen Häusern zu meinen Bedingungen. Mhm. Und dort ist so üblich dieses halbe-halbe System. Halb-halb? Ja, also halbe-halbe. Wie viel kosten die Mädels pro halbe Stunde? Das geht so los ab 120. Ab 120, dann kriegst du 60 und die Mädels 60. Richtig. Bist du in irgendeiner Weise auch verantwortlich für die Frauen? Versicherungsmäßig kümmerst du dich darum, wenn die krank werden? Wie geht das? Wenn die krank werden, da kümmere um all diese Sachen kümmere ich mich selber drum. Oder beziehungsweise meine beiden Angestellten und Fahrer, die ich habe. Mhm. Ja gut, also versicherungstechnisch ist sowas natürlich nicht möglich, dass man normal wie zum Beispiel im Angestelltenverhältnis sagt, ich bin jetzt arbeitslosenversichert oder rentenversichert oder krankenversichert. Nein, ich habe da gewisse Beziehungen, gewisse Ärzte, die mich auch kennen. Wie gesagt, in meiner ganzen Gegend habe ich eigentlich, dadurch, dass ich das jahrelang mache, eigentlich einen sehr guten Ruf. Die Polizei, die kennt mich auch, die grüßt mich nachts, wenn sie manchmal halt noch ein Schwätzchen mit mir an der Ampel oder an der Tankstelle. Ja, also manchmal habe ich das Gefühl, manchmal gucke ich in den Spiegel, erschrecke ich mich vor mir selber und denke, Mensch, du bist ja bald so bekannt wie der größte Firmenchef hier weit und breit. Du bist ja auch noch recht jung, ne? 36 Jahre alt. Ja, ich mache das 13 Jahre. 13 Jahre. Da musst du doch eigentlich steinreich sein mittlerweile. Doch. Komm, erzähl nichts. Naja, das kann man so nicht sagen. In diesem Geschäft gibt es natürlich auch viele Drogenexzesse mit anderen Kollegen, mit anderen Leuten. Gut, ich habe auch meine Jahre so hinter mir, dass ich also Unmengen für so weißes Pulver mal ausgegeben habe. Aber gut, da ich von mir selber behaupten kann, ich habe eine ziemlich starke Psyche, habe ich mir irgendwann mal gesagt, eigentlich bin ich mal ein ganz kleiner Mensch gewesen, der mal einen Beruf gelernt hat. Nämlich? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Das darf doch wohl nicht wahr sein, dass ich so viel Geld für Drogen ausgebe. Also, was hast du gelernt früher? Was bist du vom Beruf? Ich habe mal Klimatechniker. Klimatechniker. Und wie bist du dann, ich meine, das ist natürlich auch ein heftiger Schritt, ne? Wie bist du dann dahin gekommen, wohin du jetzt gekommen bist, wo du bist? Es ist mal so gewesen, ich habe schon viele Jobs gemacht. Ich habe Erdgasleitungen geschweißt, ich habe auf dem Messegelände in Frankfurt mal gearbeitet und so Stahlträger zusammengebaut. Mhm. Und dann, dort habe ich einen Mann kennengelernt, der hatte so eine Gerüstbaufirma. Mhm. Und der kam jeden Tag mit einem anderen Auto. Mhm. Montags kam er mit einem Porsche Turbo, Dienstags kam er mit einem Cadillac. Da hast du gedacht, da stimmt doch was nicht. Da habe ich mich mal so erkundigt, sag ich, was ist das für ein Mensch? Ja, der hat so, und vor allem diese Mitarbeiter, die sahen alle so finster aus. Mhm. Sag ich, was ist das für ein Mensch? Ja, der hat im Kaiserviertel noch drei Bordelle, aber der hat hier die beste Mannschaft. Also ruckzuck bauen die, bauen so ein 30, 40 Meter hohes Gerüst, bauen die in Stunden das auf und ab. Und der Typ, der sah natürlich ganz, und immer hat ein junges Mädchen dabei gehabt, wuselige Dauerwelle, Sonnenbrille. Und stand dann da unter und da gab nur irgendwelche Anweisungen und ich habe im strömenden Regen oben irgendwelche Stahlträger. Ja. Und somit bist du dann auf die Idee gekommen. Und habe mir gedacht, so möchte ich auch mal werden. Mhm. Das ist 13 Jahre her. Micha, ist es so, was man so, was ich durch Filme und Medien so mitbekommt, ist dieses Milieu, auch so unter Zuhältern, ist das sehr brutal? Jetzt kommen wieder diese Sachen mit den Ausländern und gut, ich bin normalerweise nicht irgendwie rechts eingestellt, aber ich möchte klipp und klar sagen, vor 15 Jahren hat man sich so geeinigt, dann hat es auch Schlägereien gegeben oder Prügeleien gegeben oder mal ein paar Ohrfeigen und hinterher hat man sich wieder geeinigt. In der heutigen Zeit, in diesem Geschäft unheimlich viele Ausländer, gerade so aus den Balkangebieten hier auch tätig sind, ist es doch schon ziemlich klar gewesen. Mhm. Irgendwelchen heiklen Situationen gehe ich selber aus dem Weg. Es wird also teilweise scharf geschossen oder mit Eisenstangen aufeinander losgegangen und wegen Kleinigkeiten, wegen Eifersucht, weil die einfach andere Bezugsverhältnisse zu Frauen noch haben, eifersüchtig sind, sehr schnell in Rage kommen, niedrige Hemmschwelle haben. Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, dass du gerne abends allein in deinem Apartment sitzt und einfach vor der Glotze abhängst. So wie jetzt zum Beispiel. Ist es so, dass du durch all diese vielen Kontakte und durch die Mädels und durch den Sex, den du im Überfluss haben kannst, eigentlich so emotional auch abgestumpft bist? Dass du vielleicht gar nicht mehr fähig bist, dich richtig in eine Frau zu verlieben und dich auf einen Menschen zu konzentrieren? Kann das sein? Frage ich dich. Das kann vielleicht sein, ja. Vermisst du da? Habe ich selber noch gar nicht so sehr darüber nachgedacht. Ja, fühlst du dich manchmal einsam und vermisst einen ganzen dir nahestehenden Menschen? Bitte? Vermisst du manchmal einen ganzen... Na gut, das ist natürlich auch so, ich bin sehr, sehr misstrauisch. Es dauert sehr lange, bis ich jemanden traue, auch einer Dame oder Mädchen. Also ich bin sehr, sehr, sehr misstrauisch. Mhm. Ja. Vermisst du das? Bist du manchmal einsam? Ja, das ist vielleicht möglich. Ja. Michael, das fand ich interessant, mit dir geredet zu haben. Und schön, dass du angerufen hast. Ja, ich denke... Das ist natürlich auch ein Paradiesvogel, was du da so erzählst. Also, ne, wenn man so aus dem Milieu so kommt und so arbeitet. Ja, ich denke mal, so viele haben ja noch nicht angerufen. Ne? Nee. Also ich glaube, so richtig zuhältermäßig ging das hier, glaube ich, einmal hatte ich mal einen dran, aber noch nicht so oft. Ich danke dir sehr. Ich möchte mich auch gar nicht unbedingt als Zuhälter bezeichnen selber. Man kann es also jeder, der einen Club oder eine Bar hat, in der Öffentlichkeit wird da als Zuhälter beschimpft. Also das kann man alles so auch nicht sagen. Sagen wir einfach, du bist ein Barbesitzer. Ne? Sagen wir so. Ja. So Michael, ich wünsche dir alles Gute. Behandle die Frauen mir gut. Alles klar, danke. Ne? Okay, tschüss. War aber ganz kurz angebunden, als ich sagte, behandle mir die Frauen gut. Tim, 28. Hi Domian. Ja, du bist es. Ja, ich bin. Ich hätte überhaupt nicht geglaubt, dass du es bist. Ja, ich bin super stark tätowiert und ich würde mir wünschen, dass die Gesellschaft ein ganz klein wenig toleranter irgendwie... Jetzt kommt ja diese Toleranznummer. Ja, diese Toleranznummer. Ist doch scheißegal, mach doch, was du willst. Und wenn die Leute das nicht wollen, ist doch... Ja, natürlich, aber du musst halt doch... Diese Bettelei um Toleranz immer geht mir so auf die Eier manchmal. Echt? Ja, wirklich. Seid doch so schräg, wie ihr seid, und wenn die anderen das nicht wollen, dann... Ja, du bist aber auch ziemlich schnell alleine irgendwie dann. Ja. Jetzt, also wie stark tätowiert bist du denn? Also richtig heftig. Also die Arme sind komplett zu und die Brust ist auch jetzt schon fast zu, der Rücken ist komplett dicht und mit den Beinen haben wir jetzt angefangen. Was sind das so für Muster oder Zeichen? Nee, also keine Tribals, also das sind diese Muster halt, also schon richtige Bilder. Mhm. Alles doch ziemlich düster. Mhm. Geht so in die Dämonenkiste. Mhm. Und ich gebe da auch scheiße Geld für aus. Also ich fliege extra nach New York, um mich da tätowieren zu lassen. Ich würde sagen, das kostet wahrscheinlich eine irre Stange Geld. Ja. Wie viel Geld hast du jetzt schon in deinen Körper investiert? Ich habe mal nachgerechnet, es sind zurzeit 80.000. Boah. Was machst du vom Beruf? Ich bin Sozialarbeiter. Sozialarbeiter? Ja, die Sozialarbeiter heutzutage, die haben so viel Knete, die machen immer locker 80.000. Nee, ich habe noch einen anderen Job. Nämlich? Ich bin auch selbstständig. Was? Und da verdient man ganz gut so. Darf ich fragen, was du da machst? Ich habe eine Abrechnungsstelle. Eine Abrechnungsstelle? Für Ärzte. Ah, okay, also nichts Illegales. Ich dachte jetzt, dass mit Drogenhandel oder irgendwas. Nein, nichts Illegales. Nee, achso, ja. Ich bin ganz. Jetzt ist der Körper, jetzt kommen die Beine dran. Ja. Wie ist es so mit Po und Schwanz? Ja, auch. Auch, alles. Also Schwanz weiß ich noch nicht, ja. Weil das ist was Schwieriges mit dem Bildchen, ne? Ja, ist mir klar. Mhm. Warum bist du denn so? Ich weiß nicht. Es hat angefangen ganz normal mit einem ganz kleinen Tattoo, was ich halt schön fand. Ja. Ja, und dann war das wie Chips essen. Du kannst nicht mehr aufhören. Und laufen die Frauen manchmal weg, wenn sie dich dann nackt sehen? Geht. Halt ja, halt finden sie es auch gut. Ja, also von dir will ich auch ein Foto haben, ist klar, ne? Ja, kein Problem. Jetzt muss ich Schluss machen, weil Uwe nämlich aus Berlin noch dran ist. Oh, singt er jetzt? Ja, ich hoffe sehr. Du schickst uns ein Foto und dann vielleicht reden wir nochmal miteinander. Ja, alles klar. Okay, tschüss. Ciao. Uwe! Ja. Ja, jetzt aber. Jetzt haben wir toll, also ich bin ja so aufgeregt. Ich werde A Cappella machen. Uwe aus Berlin, die Tunte aus Berlin. Ja, die Glamour. Candy. Ich bin ja die berühmt-berüchtigte Candy. Ja. Als Frau bin ich dann wirklich Candy. Candy. Also wir begrüßen jetzt Candy. Ich war von der Bühne, weil da waren ja alle meine Freundinnen da. Und die können sich daran erinnern, ich werde es jetzt A Cappella singen. Bitte. Obwohl ich es ja auf der Bühne, Domian, Playback gesungen ja, habe. Wir stellen uns das jetzt noch so mit Playback vor. Jetzt also richtig so eine Superfrau, so nach wie Jean Genet, nach dem Motto, wie schminke ich mich, übertrieben, aus dem Buch der Seiltänzer, vielleicht kennst du das? Jetzt keine lange Vorbild. Ich werde es einfach mal versuchen. Genau, keine lange Vorbild. Ich bin gerade aufgeregt, also noch einen Schluck Wasser. Ja. Also ihr müsst euch jetzt ganz, ganz erotisch, vor das Lied von Rod Stewart kennt ja nun jeder. Alle. Do you think I'm sexy? Und geht halt so los. Ne? Do you think I'm sexy? Ja, I wanna know. Und dann wiederholt er es nochmal. Do you think I'm sexy? I wanna know. He's acting shy, looking for an answer. Come on, honey, let's spend the night together. Now hold on, man, before we go much further. Give me a dime, so I can phone my mother. We catch a cab to his hot lux apartment. At last he can tell her exactly what his heart needs. If you want my body and you think I'm sexy, come on, sugar, let me know. If you really need me, just reach out and touch me. Come on, honey, tell me so. Also die Telefonleitung platzt vor Erotik. Ja, kann ich. His heart is beating like a drum. Cause at last, he's got to stay home. Real ass baby, now we're all alone. Ihr müsst euch das jetzt so auf der Bühne vorstellen. Also wir haben uns das total vorgestellt auf der Bühne. Und wie lassiv du das bringst. Ja, und es geht ja auch um Liebe, es geht um Sex, es geht darum, um Erotik. Jeder kann alles rufen, weißt du? Ja, und alle schmelzen dahin. Und ich fand deine Sendung über Paradiesvögel macht noch eine zweite. Das war interessant. Ich habe noch nie mein Leben so vom Fernseher geklärt. Also ich fordere euch jetzt alle auf. Dich natürlich jetzt auch mit dem Foto, ne, habe ich ja gesagt. Ja, ich möchte schöne Fotos von euch sehen. Und die schönsten werde ich dann hier in der Sendung, da haben die Radiozuhörer wenig von, aber ihr Fernsehzuschauer was auch ein bisschen präsentieren hier. Zeige ich dann. Wir machen jetzt eine Domian, schräge Vögel oder Paradiesvögelein. Ja, genau. Ne? Ich hab dich so lieb, mach weiter so. Uwe, danke schön für den wunderbaren Vortrag. Alles klar. Nochmal schöne Grüße nach Berlin. Okay, ciao. Nach Köln. Ciao. Tschüss. So, mit diesem erotischen Gesang werden wir jetzt verabschiedet in die Nacht. Ich hoffe, dass viele von uns da auch etwas von haben. In der Technik war Hans-Jürgen Wilde. Und was ist morgen? Morgen sind wir wieder da. Morgen ist die Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, glaube ich, ja. Und da sind wir offen für alle Themen. Da könnt ihr wieder anrufen, kreuz und quer durch den Themengemüsegarten. Euch bei mir melden. Ab 0 Uhr sind die Leitungen immer geschaltet, muss ich immer sagen. Da sind die besten Chancen, durchzukommen. Denn wenn die Sendung erstmal läuft, ist es sehr, sehr, sehr schwierig. 0180 567 8111. Eine sehr schöne Nacht wünsche ich euch. Bis morgen. Bye bye. Ciao.